Diejenigen, die geizen und den Menschen befehlen, geizig zu sein. Und wenn einer sich abkehrt, gewiss, so ist Allah der Unbedürftige und Lobenswürdige.